Nachtisch, eine traurig war frei. Das war schön und keine Menschen, die nach Reichtum streben und auf Kosten anderer leben. Hey! Anarchie, oh Anarchie, Anarchie, das ist ja wohl nicht. Anarchie, oh Anarchie, Anarchie, Anarchie, oh Anarchie, Anarchie, das ist ja wohl nicht. Anarchie, oh Anarchie, Anarchie. War wunderschön und keine Herrschaft, die uns quält. Und keinen Staat, der uns erpresst. Denn das bedeutet Anarchie. Hey! Anarchie, oh Anarchie, Anarchie, das ist ja wohl nicht. Anarchie, oh Anarchie, Anarchie. Anarchie, oh Anarchie, Anarchie, das ist ja wohl nicht. Anarchie, oh Anarchie, Anarchie. Nicht kämpfen, werden wir niemals siegen. Und wir werden weiterleben, unterdrückt und unzufrieden. Anarchie, oh Anarchie, Anarchie, das ist ja wohl nicht. Anarchie, oh Anarchie, Anarchie. Anarchie, oh Anarchie, Anarchie, das ist ja wohl nicht. Anarchie, oh Anarchie, Anarchie. Oh Anarchie, das ist ja wohl nicht. Packt euch endlich an die Hände und macht aus dem Traum Realität, damit ihr im Rest der schönen Welt endlich wieder in Freiheit lebt. Hey! Anarchie, oh Anarchie, Anarchie, das ist